Kundgabe 684. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.11.1938. Gebet um Hilfe der Geistwesen. Sühne und Vergebung der Sünde. Es steht geschrieben: Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wer von euch sich bedrückt fühlt und meiner Kraft vertraut, dessen Leid soll gestillt sein, so er nur in meinem Namen den Vater darum bittet. Die Liebe ist das Größte im Himmel und auf Erden, und sie vermag alles. Jene geistige Welt aber wirket unausgesetzt in der Liebe und nach meinem Willen. Und so wird sie euch auch behüten vor allen Gefahren, denn die Geistwesen tun gleichfort nichts aus sich selbst, sondern wirken nur mit mir und durch mich. Wer so nach sich ihnen zum Schutz empfiehlt, wird behütet durch meinen Willen. Denn alles, was mir dienet, ist eins mit mir, von einer Kraft durchdrungen und von einem Willen gelenkt. Und es wird daher in sicherem Schutz durch das Erdenleben gehen. Wer gläubig zu mir und meiner Kraft seine Zuflucht nimmt. Vergesset daher niemals der immer bereiten Hilfe und bittet darum, und es wird euch nichts versagt bleiben, wenn ihr in tiefstem Herzen nur eures Seelenheils gedenkt. So wird auch euer irdisches Streben gesegnet sein, denn des Vaters Gnade ist unermesslich. Und nun empfange. Alles, was der göttlichen Ordnung zuwiderhandelt, muss gesühnt werden, denn es ist Sünde vor Gott und den Menschen, so sich die Auswirkungen dieser Sünde gegen die Menschen richten. Die rechte Ordnung wird der Mensch selbst erkennen. Doch so er wieder besseres Wissen die Gesetze der göttlichen Ordnung umstößt, lehnt er sich gleichsam auf gegen die höchste Macht und Vollkommenheit und entfernt sich so geistig immer weiter von der ewigen Gottheit, mit der er sich doch vereinigen soll. Sein sündiger Zustand trennt ihn desto mehr von dem Geist des Lichtes, je öfter er den göttlichen Gesetzen zuwiderhandelt. So er nun aber die göttliche Liebe begehrt und sich der Wahrheit zuwendet, wird auch sein Bestreben sein, den irdischen Lebenswandel umzustellen und den Geboten Gottes nachzukommen. Er wird jedoch gleichzeitig dafür Sorge tragen müssen, dass seine Erkenntnis reife, denn in dieser wird er zur Einsicht gelangen, dass er gefehlt hat, wieder die göttliche Liebe. Er wird seiner Verfehlungen mit Abscheu und Reue gedenken, seinen Schöpfer um Nachsicht bitten und sich bemühen, gegen seine Schwächen anzukämpfen, auf dass er nicht zurückfalle in die alte Schuld. Und dann wird ihm auch vergeben werden, denn der Vater im Himmel ist milde und gerecht. Er lässt dort seine Liebe walten, wo das Erdenkind sein Unrecht einsieht und um Vergebung bittet. So aber sollt ihr auch vergeben euren Nächsten, die sich gegen euch vergangen haben. Ihr sollt nur immer Liebe walten lassen und nicht Vergeltung suchen. Denn richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Und so, wie ihr vergebet euren Feinden, so wird auch euch vergeben werden, denn wie ihr zumesset, so wird euch zugemessen werden. Jeder Mahnung und Warnung des Herzens sollt ihr Gehör schenken, so sie euch antreibt, Böses mit Gutem zu vergelten. Denn auch ihr habt zahllose Male im Leben gefehlt und suchet und erwartet doch die Barmherzigkeit des Vaters im Himmel. Also sollt auch ihr barmherzig sein und immer nur mit Liebe vergelten, was man euch angetan. Denn ihr werdet es einst segensreich empfinden, und es wird sich alle Liebe, die euch nach des Vaters Geboten handeln ließ, wohltätig auswirken im Jenseits, wo allein nur die Werke der Liebe gewertet werden. Aller Hass und Vergeltungsdrang ist Anteil des Bösen, den ihr überwinden müsset, denn er verringert nur eure geistigen Kräfte und hindert euren Aufstieg. Der Seele förderlich werden immer nur Werke der Liebe sein. Desgleichen suchet auch in den Segen göttlicher Gnade zu kommen, durch immerwährendes Gebet, um Verstärkung eures Willens. Denn dieser wird euch dann auch fähig machen zu handeln, nach dem Willen Gottes, in seiner ewigen Ordnung. Das Leben bietet so oft Gelegenheiten, die für die Seele zur Gefahr werden können, wenn der Wille schwach ist. Doch ein starker Wille überwindet die Gefahr und treibt die Liebe zum Vater das Erdenkind an, so wird es sicher nicht abgehen, von der rechten Bahn und in der göttlichen Ordnung wohl zu leben wissen. Es wird auch dann nicht zu fürchten brauchen die strenge Richterhand des Schöpfers. Denn nur wer sich wissentlich vergeht gegen seine Gebote, wird zur Sühne herangezogen werden, und das je nach Verhärtung seines Herzens. Denn der Herr ist ein milder Richter und vergibt alle Schuld auf Erden, so sie erkannt und aus tiefstem Herzen bereut wird. Er wird aber auch zu strafen wissen, die seine Gebote nicht beachten und nimmermehr zu ihm um Vergebung flehen. Amen.